Gipfels eine Frage, die aber wohl nicht in den nächsten Tagen beantwortet werden wird. Doch die Diplomaten beider Seiten wollen verhindern, dass darüber eine Aura des Scheiterns entstehe. Schnell und konzentriert wurden etliche bilaterale Abkommen vorbereitet, vom Kulturaustausch über die Wirtschaftsbeziehungen bis zur Rüstungskontrolle. Die Vereinbarungen sollen von den Präsidenten Bush und Gorbatschow in wenigen Minuten unterzeichnet werden. Hören Sie aus Washington unseren Korrespondenten Joachim Lenz. Nur kurz zeigten sich Gorbatschow und Bush nach ihrer dritten Gesprächsrunde, die in Anwesenheit ihrer Delegationen stattfand. Gab es denn Komplikationen? We always have complications, but we measure it not by whether the glass is half empty or the glass is half full. Я вам скажу, мы прошли две трети пути. Wir haben immer Komplikationen, aber wir messen nicht das halb leere, sondern das halb volle Glas, antwortete Bush, und Gorbatschow ergänzte, wir haben zwei Drittel unserer Strecke in den Gesprächen hinter uns. Am Vormittag hatte Gorbatschow Kongressmitglieder zum Frühstück in die Sowjetbotschaft gebeten. Im amerikanischen Kongress ist die Sorge groß über die sowjetischen Wirtschaftssanktionen gegen das unabhängigkeitsorientierte Litauen. Die geladenen Parlamentarier machten keine Ausnahme. Ein amerikanisch-sowjetisches Handelsabkommen hat im Senat möglicherweise deshalb nicht die nötige Ratifizierungsmehrheit. Gorbatschow packte den Stier bei den Hörnern. Ich werde gescholten wegen Wirtschaftssanktionen, aber wo war dieser Kongress, als amerikanische Truppen in Panama einmarschierten? Das ließe sich nicht vergleichen, erwiderte der Fraktionschef der Demokraten im Senat Mitchell. Panama sei die US-Invasion willkommen gewesen. Die Litauer aber wollten raus aus der Sowjetunion. Gut, gut, sollen sie. Wir werden sie lassen. Aber es muss den verfassungsmäßigen Gang gehen, antwortete Gorbatschow. Was aber Panama angeht, bin ich mit Verlaub anderer Meinung. Dann können wir sagen, wir waren in Afghanistan willkommen. Weshalb denn Bush den Chinesen die Meistbegünstigungsklausel im Handel gewährt, trotz deren brutaler Unterdrückungsmaßnahmen, wollte Gorbatschow weiter wissen. Eine gute Frage, stellen Sie die doch bitte gleich dem Präsidenten, das hätten wir auch gern gewusst, antwortete Senator Mitchell. Für euch Amerikaner ist alles einfach, der Markt, der Kredit, die Börse, Investitionen, Infrastruktur. Wir haben nichts dergleichen, erläuterte Gorbatschow den Kongressmitgliedern die Probleme der volkswirtschaftlichen Systemüberwindung in der Sowjetunion. Aber wir werden um nichts bitten. Wir wollen keinen Freifahrschein, sondern ein Handelsabkommen zu normalen Bedingungen. In den Sog der Ungewissheit über dieses Abkommen geriet am Nachmittag auch das sowjetisch-amerikanische Getreideabkommen, das zur Unterschrift bereit liegt. Moskau verpflichtet sich darin, als größter Kunde der amerikanischen Getreidefarmer jährlich 10 Millionen Tonnen Weizen, Futtermais und Sojabohnen in den USA zu kaufen. Moskau hat zugleich das Recht, jährlich weitere 4 Millionen Tonnen Getreide ohne zusätzliche Vereinbarung zu kaufen. Ohne Handelsabkommen, keine Weizenkäufe, pokert jetzt Moskau, während in Amerikas Farmgürtel das Schlottern beginnt. Unterzeichnet werden jedenfalls aber ein gutes Dutzend sowjetisch-amerikanischer Abkommen und Absichtserklärungen im Lauf des heutigen Nachmittags. Darunter die Rahmenerklärung über die Grundelemente eines bis Jahresende zu unterzeichnenden START-Vertrags zur Minderung der strategischen Rüstung. Eine Übereinkunft zum Produktionsstopp und zur Reduzierung von chemischen Waffen, ein ziviles Luftfahrtabkommen, ein Abkommen über den Seefrachtverkehr sowie Abkommen über Kultur- und Studentenaustausch und einige mehr. Für den Spätnachmittag sind Bush und Gorbatschow ein weiteres Mal verabredet. Am Abend ist ein festliches Diner in der Sowjetbotschaft. Morgen früh geht es für einen Tag in die einsame Bergwelt von Camp David. Wenn sich die Weltgeschichte auf einen Ort konzentriert, dann bleiben die Tausendschaften professioneller Beobachter nicht aus. Den Medienzirkus in der amerikanischen Hauptstadt hat Giselher Sorge beobachtet. Der amerikanisch-sowjetische Gipfel beschert nicht nur die beiden Gipfelstürmer Bush und Gorbatschow in immer neuen Positionen, sondern führt auch geradezu zu einer Medienolympiade, böse Zungen sagen sogar Spartakiade. Hier werden wahre Schlachten geschlagen, rund 5000 Journalisten begleiten, durchleuchten, untersuchen und schlachten diesen Gipfel in allen Variationen aus, und weil hier schon in sportlichen Fankategorien gedacht wird, passt auch das Medienzentrum gut ins Bild. Für eine Woche ist die riesige Basketballhalle der George Washington Universität in einen gigantischen, überquellenden Redaktionssaal verwandelt worden. Wo sonst Sprechchöre das College-Team zu Höchstleistungen anspornen, ist auch jetzt ein beachtlicher Lautpegel erreicht, der jedoch mehr dem Summen eines Bienenschwarms ähnelt, weil die 1200 Telefonleitungen in alle Welt sozusagen rund um die Uhr für eine Dauerberichterstattung sorgen, die keine Grenzen kennt. Sensibel wie das Weiße Haus gelegentlich sein kann, spendierte es für das Basketball-Medienzentrum rund 10.000 Quadratmeter Teppich, damit der sportliche Hochglanzuntergrund nicht ganz zertrampelt wird. Supergala-Fernsehshows liefern wiederum die Amerikaner, die nicht nur ein beeindruckendes Rund-um-die-Uhr-Angebot vom Bush-Gorbatschow-Duell oder besser gesagt Duett präsentieren, sondern auch so viele Fachleute und Thinktanks, wie man hier sagt, mobilisieren, dass bisweilen der Eindruck entsteht, als ob mehrere Gipfel gleichzeitig stattfinden. Wenn da nicht immer wieder der unberechenbare Medienzauberer Gorbatschow wäre, der plötzlich ein Bad in der Menge nimmt oder schnell vor seinem Gedankenaustausch mit Bush noch eine Stehpressekonferenz einfliegt, dann wäre diese Fernsehshow fast perfekt. Nur, Gorbi schlägt den Kameras immer wieder ein Schnippchen und vor allem lockt er auch seinen Gastgeber aus der Reserve, der nun seinerseits Pressekonferenzen auf Gorbis Pressekonferenzen improvisieren muss. Als Medienweltmeister gebärden sich die Russen. Schon 5 Tage vor dem Gipfel haben sie ihren Expertenreigen für die Presse eröffnet. Früher gab es da noch Sensationen, heute hingegen kann es passieren, dass der sowjetische Sachverstand nur noch eine Handvoll Journalisten anlockt und die Informanten über dem niedrigen Neuigkeitswert ihrer Ausführungen buchstäblich selber einschlafen. Da nützt es dann nichts, dass einer sogar im Safari-Look antritt oder wie Hemingway aussieht. Immerhin gelang es den Sowjets aber, einen ihrer Regierungssprecher als Dauergast in einer der großen amerikanischen Abendsendungen zu platzieren. Der macht durch sein gestochenes Amerikanisch viele andere Pannen wett, führt aber trotzdem das Prinzip der journalistischen Unabhängigkeit geradezu ad absurdum. Wir gehen in die Sowjetunion. Gestern hat der oberste Sowjet der Republik Moldawien die Unabhängigkeit Litauens anerkannt. Heute suchte der Präsident Litauens, Land Berges, Rat und Hilfe bei seinem russischen Kollegen Jelzin, einem Mann, der, obwohl er das Gegenteil beteuert, zum Machtkampf gegen Gorbatschow angetreten ist. Aus Moskau Anmerkungen von Horst Batscher. Rastlos wie er nun einmal ist, nutzt Boris Jelzin sein neues Amt als Vorsitzender des obersten Sowjets der Russischen Unionsrepublik zu Aktivitäten, die Präsident Gorbatschow in fernen Washington kaum Freude bereiten werden. Heute Vormittag ist Jelzin in Moskau zu einer einstündigen Unterredung mit dem litauischen Präsidenten Landsbergis zusammengetroffen, einem Mann, den Gorbatschow bisher immer als Unperson behandelt und strikt gemieden hat. Für die nach Unabhängigkeit strebende Republik Litauen ist dieser Kontakt ein wichtiges, positives Signal, obwohl Jelzin konkrete Zusagen nicht gegeben hat und auch nicht geben konnte. In Vilnius spricht man denn auch von einem ersten informellen Meinungsaustausch, der in Zukunft vielleicht zu engeren Beziehungen zwischen Litauen und der bei weitem größten Republik der Sowjetunion führen könnte. Diese Vorsicht scheint angebracht, denn bisher ist in der Russischen Föderation ja nicht einmal ein Ministerpräsident gewählt, geschweige denn eine Regierung gebildet worden. Auch den obersten Sowjet, das ständig tagende Parlament, muss der Kongress der Volksdeputierten noch aus seiner Mitte wählen. Dort herrscht, wie der knappe Wahlsieg Jelzins zeigt, ein ziemlich ausgewogenes Kräfteverhältnis zwischen radikalen Reformern und Konservativen. Deshalb hat der neue Präsident versprochen, die Zusammenarbeit mit den Konservativen zu suchen und sie auch an der Macht zu beteiligen. Welchen politischen Spielraum Jelzin und die Regierung dann haben, wird sich erst zeigen müssen. Nach der bisherigen Debatte im Kongress der Volksdeputierten dürfte klar sein, dass die Abgeordneten in irgendeiner Form eine Souveränitätserklärung verabschieden werden. Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Russland in Zukunft innerhalb der Sowjetunion mit größerer politischer und wirtschaftlicher Eigenständigkeit auftreten müsse. Jelzin hat vorgeschlagen, mit allen Unionsrepubliken Verträge abzuschließen. Er hat auch angedeutet, die Russische Föderation könnte auf dieser Grundlage die baltischen Republiken mit Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen versorgen. Ob es wirklich dazu kommt, ist wegen der unklaren politischen Kräfteverhältnisse noch keineswegs sicher. Da das gesamte Transportwesen, wie auch die Pipelines, von der sowjetischen Zentralregierung kontrolliert werden, stellt sich auch die Frage des Transports, zumal die beiden Republiken keine unmittelbaren Nachbarn sind. Zumindest in der sehr akuten Not, in der sich Litauen nach der wochenlangen Wirtschaftsblockade befindet, kann es von der neuen Führung der Russischen Unionsrepublik schnelle Hilfe nicht erwarten. Die Lage bei der Versorgung mit Energie ist aber so kritisch, dass Entscheidungen über die Stilllegung des mit Öl befeuerten Elektrizitätswerkes in Elektrenai und des Kernkraftwerkes in Ignalia schon in den nächsten Tagen gefällt werden müssen. So erhöht das Treffen zwischen Jelzin und Landsbergis zwar den politischen Druck auf Gorbatschow, mit der litauischen Führung endlich einen ernst gemeinten Dialog zu beginnen. Praktisch bedeutet es bisher aber wenig. DLF, kontrovers. Die Sowjetunion, das potenziell reichste Land der Erde, steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Hilfe kann Moskau nach Lage der Dinge nur vom Westen bekommen. Soll der Westen diese Hilfe von politischen Zugeständnissen abhängig machen, etwa zum Beispiel in der Deutschlandfrage? Darüber diskutieren in unserem Zwiegespräch der Präsident des Deutschen Giro- und Sparkassenverbandes Helmut Geiger und der Direktor des Münchner Forschungsinstituts für sowjetische Gegenwart, Professor Michael Woslensky. Zunächst Helmut Geiger. Ich meine, dass es in unserem Interesse liegt, im gesamten westeuropäischen Interesse, dass die wirtschaftliche und politische Entwicklung in Osteuropa, insbesondere in der Sowjetunion, gut vorankommt. Und wir haben ein eminentes wirtschaftliches Interesse daran, dass Osteuropa geöffnet bleibt, weil so die Chance besteht, dass hier doch ein erhebliches Wachstumschance für die gesamte europäische Wirtschaft und darüber hinaus in den 90er Jahren besteht. Und die Frage ist, ob man das mit politischen Konzessionen verbinden muss. Ich meine, es ist insbesondere notwendig, dass die Sowjetunion dieses wirtschaftliche Hilfsprogramm oder Kooperationsprogramm verbindet mit wesentlichen Fortschritten in der Abrüstung. Dass also wirklich erkennbar wird, dass die wirtschaftliche Hilfe nicht dazu dienen kann, die militärischen Kräfte zu stärken, sondern im Gegenteil, dass diese wirtschaftliche Hilfe dazu beiträgt, eben friedliche Prozesse in Europa auf Dauer zu sichern. Und das ist die eigentliche Chance dieser Jahre. Und hier sollte man Gorbatschow wirklich helfen, dass dieser Prozess eben ohne Störung weitergeht. Ich möchte nur betonen, dass es leider in der Sowjetunion bisher so ist, auch unter Gorbatschow, dass, obwohl das Land tatsächlich, was die Bevölkerung betrifft, bettelarm geworden ist und der Lebensstandard der Bevölkerung dauernd sinkt, und dennoch werden grandiose Summen für das Militär verpulvert. In China mit demselben System und sogar ist das Regime in China viel strenger jetzt als in der Sowjetunion. In China, wo die Bevölkerungszahl viermal so groß ist als die Bevölkerung der Sowjetunion, gibt es in der Armee 3,5 Millionen und in der Sowjetunion 5. Das kostet natürlich furchtbar viel Geld. Es gibt Geld für die Unterstützung verschiedener prokommunistischer oder kommunistischer Bewegungen in der ganzen Welt. Und das gibt es, alles dieses Geld gibt es in harter Währung. Es gibt für Geld für diese Programme im Weltall, die bekanntlich vom militärisch-industriellen Komplex der Sowjetunion gestartet werden. Dafür gibt es Geld. Deshalb glaube ich, dass wir eigentlich, dass der Westen die Frage so stellen sollte: Hilfe ja, aber Hilfe zur Selbsthilfe. So wie das in den Ländern der Dritten Welt kein Mensch, kein Land beabsichtigt, die Sowjetunion anzugreifen. Wozu dann das alles? Ich weise nur darauf hin, dass ja die Sowjetunion nur die eine Seite der Medaille ist, dass es in unserem Interesse liegt, insbesondere eben die marktwirtschaftliche Öffnung in Osteuropa, in unseren Nachbarländern, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und so weiter zu unterstützen. Und dass wir hier eben ein lebhaftes Interesse daran haben, dass diese wirtschaftliche Öffnung und Liberalisierung in ganz Europa weitergeht. Und dazu müssten wir zu Hilfestellungen bereit sein. Es ist ja eine eigene Bank jetzt in Gründung befindlich, aber das reicht vermutlich noch nicht aus. Ich glaube, das wird hier die Deutschlandfrage, gerade jetzt in diesen Tagen, wo diese Frage in Washington diskutiert wird zwischen den beiden Präsidenten, dass wir diese Frage auch nicht ausklammern sollen. Wissen Sie, wenn man die Frage stellt, Gorbatschow, nimmt er das tatsächlich ernst, das, was er sagt? Erwartet er tatsächlich effektiv, dass es machbar ist, Deutschland nur teilweise zur NATO gehört, ich weiß nicht, in gewissem Schwebezustand ist, oder dass das ganze Land überhaupt aus der NATO austritt oder sogar, wie Schewardnadze es erwähnt hat, vielleicht könnte Deutschland sich dem Warschauer Pakt anschließen. Ist das tatsächlich ihr Ernst oder nicht? Meiner Meinung nach natürlich nicht. Weil kluge Politiker, solche kluge, begabte, talentierte Politiker wie Gorbatschow und Schewardnadze verstehen, dass das alles unrealistisch ist. Das ist ein Druckmittel. Sie wollen irgendetwas bekommen. Na, dann sollen Sie gefälligst sagen, welchen Preis Sie dafür verlangen, damit Sie sich nicht querlegen. Ja, ich stimme dem auch zu, dass hier ein Interesse daran besteht, dass eben die deutsche Entwicklung auch nach der politischen Seite hin abgesichert wird. Wir haben ja sehr viel im wirtschaftlichen Bereich zu tun. Die marktwirtschaftliche Umorientierung der DDR erfordert in den nächsten Jahren die ganze Kraft der Bundesrepublik. Und hier ist es, glaube ich, nicht möglich, dass wir hier in einem politischen Schwebezustand bleiben und zwischen Warschauer Pakt und NATO hin und her gezerrt werden. Die Frage muss jetzt geklärt werden und hier gibt es ja, glaube ich, nur eine einzige Antwort. Es muss die Westorientierung der Bundesrepublik bestehen bleiben. Wir kommen zur Deutschlandpolitik. Auch wenn in Westdeutschland noch gestritten wird, darauf kommen wir gleich zurück, der Countdown zum 1. Juli und damit zum Inkrafttreten des Staatsvertrags über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion erläuft. Nach dem gegenwärtigen Stand wird er bei seiner Rückkehr am Dienstag ein ganzes Bündel von Abrüstungsverträgen und ein dringend erforderliches Handelsabkommen im Gepäck haben, aber keine Verständigung über das Baltikum-Problem und die deutsche Bündniszugehörigkeit. Hinzu kommt, dass sein Gegenspieler Boris Jelzin inzwischen Präsident der Russischen Föderation geworden ist. In Bonn und Berlin, und das ist ein weiterer Schwerpunkt der heutigen Sendung, ging es in der vergangenen Woche noch einmal um Nachbesserungen am deutsch-deutschen Staatsvertrag. Vorweg aber die Nachrichten der Tagesschau, Werner Feigl. Bundesaußenminister Genscher hat heute zur Unterstützung des Reformkurses von Staatspräsident Gorbatschow aufgerufen. Ein vereinigtes Deutschland wird ein wichtiger Partner für die UdSSR auf dem Weg zur Marktwirtschaft sein, sagte Genscher auf dem Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Er versicherte gleichzeitig, dass jeder Rumäniendeutsche in der Bundesrepublik willkommen sei. Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Saarländischen Landtag, Klimt, hat die Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Kanzlerkandidatur von Ministerpräsident Lafontaine genannt. Gegenüber der Berliner Morgenpost erklärte Klimt, die SPD müsse die Position Lafontaines in der Deutschlandpolitik geschlossen unterstützen. Sein Nein zum Staatsvertrag bedeutet nicht die Ablehnung der Einheit, sondern die Ablehnung eines falschen Weges dazu. Die chinesische Führung hat heute in ihrer Propaganda den ersten Jahrestag des Massakers an Demonstranten auf dem Platz des Himmlischen Friedens mit dem 150. Jahrestag des Opiumkrieges gegen Großbritannien verknüpft. Sie sprach dabei von einem neuen Komplott des imperialistischen Auslandes gegen China. Man müsse zwar die Tür nach außen offen halten, aber erkennen, dass der Sozialismus der bessere Weg sei. Nach Presseberichten aus Johannesburg soll in der nächsten Woche der längste und umfassendste Ausnahmezustand in der Geschichte Südafrikas aufgehoben werden. Er dauert bereits seit 4 Jahren an. Der Iran signalisiert ein mögliches Einlenken in der Rushdie-Affäre. Ein hoher Vertreter des Außenministeriums in Teheran erklärte, die Morddrohung gegen den Schriftsteller könne zurückgenommen werden, falls Großbritannien in einer offiziellen Erklärung die Würde des Islams und der Moslems anerkennt. In der Nähe der französischen Stadt Auxerre sind bei einem Autobusunglück mindestens 12 Personen ums Leben gekommen. 57 wurden verletzt. Der Bus stürzte in voller Fahrt in einen Graben, weil ein Vorderreifen geplatzt war. Wenn die Mächtigen dieser Welt zusammentreffen, aber noch nicht wissen, wie das Ergebnis sein wird, dann nennt man das gerne einen Arbeitsbesuch. Sind die Verträge aber schon unterschriftsfertig im Reisegepäck, ist die Wortwahl etwas blumiger, dann wird von einem Gipfeltreffen gesprochen. Die Begegnung der beiden Präsidenten in Washington war als Gipfel geplant mit einer Fülle von Abrüstungsabkommen, aber Litauen und die deutsche Bündnisfrage machten es zusätzlich zu einem Arbeitstreffen. Bush machte in den Gesprächen im Weißen Haus keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Balten, aber die Amerikaner verstehen auch Gorbatschows Furcht vor der Kettenreaktion im ganzen Land, wenn der Kreml den Litauer Forderungen nachgibt. Kein Einverständnis besteht nach wie vor über die NATO-Mitgliedschaft eines vereinigten Deutschlands. Bush lehnt jede Einschränkung und jeden Sonderstatus für die Deutschen ab. Gorbatschow wirft dem Westen vor, über eine Lösung noch gar nicht nachgedacht zu haben, sondern einfallslos an seiner starren Haltung festzuhalten. Doch die Gipfelatmosphäre blieb von diesem Streitpunkt unbeschadet. Das Problem wurde vertagt. Der Rasen hinter dem Weißen Haus ist zur Satellitenstadt geworden. Die Kameras sind in Position. Abrüstung, ein Thema, das sonst immer solche Gipfeltreffen beherrschte, wird diesmal in der Rangfolge weiter unten stehen. Die Mitgliedschaft eines zukünftigen vereinten Deutschland in der NATO wird die Gespräche beherrschen. Wie, durch welche Garantien ist Gorbatschow eine solche Konzession abzuringen? Was kann man tun, dass er nicht als Verlierer dasteht? Es solle eine offene, ehrliche Suche nach Gemeinsamkeiten werden, versprachen beide Präsidenten bei ihrem ersten Zusammentreffen. Strahlender Sonnenschein über dem Rasen des Weißen Hauses, als Präsident Bush seinen sowjetischen Gast begrüßte und das Gipfeltreffen offiziell begann. Wir haben Differenzen in einigen Fragen und wir werden nicht alle Probleme der Welt in 4 Tagen lösen, sagte Bush. Und as we begin this summit, wir können zusammenarbeiten, um den Prozess auf dem Weg zu einem neuen Europa zu stärken. Ein Europa, in dem die Sicherheit jeder Nation größer ist und keine mehr bedroht wird. Strengthened and no nation is threatened. Господин президент. Herr Präsident, diese Generation von Menschen könnte Zeuge sein, wie eine nicht mehr zurückzudrehende Periode des Friedens in die Geschichte Einzug hält. Die Mauern brechen, die Gräben des Kalten Krieges verschwinden, die Nebel des Misstrauens und der Vorurteile verziehen sich. Zu einem späten Frühstück waren die Führer der Parteien und die Vorsitzenden verschiedener Ausschüsse des Parlaments in die sowjetische Botschaft gekommen. Ein Handelsvertrag, der der Sowjetunion niedrige Zölle in den USA sowie preiswerte Kredite einräumen könnte, ist unterschriftsreif. Doch der Kongress, das Parlament, hat Widerstand bei der Ratifizierung angekündigt, solange es in der Sowjetunion kein Recht auf Ausreise gibt, solange das Energieembargo gegen Litauen besteht. In einem ungewöhnlich offenen Meinungsaustausch, der live im amerikanischen Fernsehen übertragen wurde, sagte Gorbatschow den Abgeordneten und Senatoren: Ich bitte und bettle um nichts. Die Sowjetunion bewegt sich auf die Marktwirtschaft zu und wir brauchen hier Kooperation. Man brauche Kredite und offenen Rat, um die Produktivität zu erhöhen. Allein werde sich ein verkrustetes System nicht vorwärts bewegen. In einer kurzen Referenz zu Deutschlands zukünftiger NATO-Mitgliedschaft sagte Gorbatschow: Wir haben alle unsere Komplexe und unsere Vergangenheit. Versuchen Sie nicht, die Sowjetunion an die Wand zu drücken. Wir haben nichts gegen eine Rolle Amerikas in Europa, doch Ihre und unsere Sicherheit sind nicht voneinander zu trennen. Sie haben einen ganzen Stapel von Dokumenten unterzeichnet, Verträge über Abrüstung, zivile Luftfahrt und Studentenaustausch, Protokolle, Übereinkünfte, Hoffnungs- und Absichtserklärungen. Noch eine Stunde zuvor war unklar gewesen, ob es zu einem Rahmenabkommen zum späteren Abschluss, aber noch in diesem Jahr, eines Vertrages zur Begrenzung der besonders schrecklichen, weitreichenden, der sogenannten strategischen Waffen kommen werde. Nun wurde diese Absichtserklärung unterschrieben. Genau wie der Vertrag über den drastischen Abbau chemischer Kampfstoffe und die Begrenzung und gegenseitige Kontrolle von Atomwaffentests. Sogar ein langfristiges Abkommen über die Lieferung von Getreide kam auf den schweren Tisch im Ostraum des Weißen Hauses. Unter Einschränkungen und Bedingungen sogar ein Handelsabkommen. Präsident Bush war es, der die vielen Dokumente einer neuen Zusammenarbeit zwischen den Feinden von einst erläuterte. Start, den Willen, die Arsenale der Langstreckenwaffen abzubauen. Und später sogar die Waffen im Weltraum. Und schließlich auch eine Absichtserklärung zu Fortschritten bei der Begrenzung der konventionellen Waffen in Europa. Ein Verhandlungsprozess, der im Zusammenhang mit dem Streit über die NATO-Mitgliedschaft eines zukünftigen Deutschlands ins Stocken geraten war. Als Präsident Bush eine Aufzählung und Wertung des Verträges beendet hatte, meinte der sowjetische Präsident: Sie haben das alles so schön erklärt, was soll ich denn jetzt noch sagen? Aus deutscher Sicht hätte das zum Beispiel ein Hinweis auf den Zeitplan sein können, in dem die Großmächte einen Kompromiss für die künftige deutsche Bündniszugehörigkeit anstreben. Außenminister Genscher hofft jetzt auf eine günstige Entwicklung von Marktwirtschaft und Demokratisierung in der Sowjetunion. Dann nämlich, so Genscher, wird auch die Frage der deutschen NATO-Mitgliedschaft für Moskau in einem neuen Licht erscheinen. Die DDR ging auf ihrem Weg zur Marktwirtschaft am Mittwoch wieder einen Schritt weiter. Der Ministerrat beschloss, vom 1. Juli an alle Preise freizugeben. Dann wird es keine Subventionen für Grundnahrungsmittel mehr geben, nur noch Zuschüsse für Mieten und öffentliche Tarife. Vorausgesetzt natürlich, die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion tritt wie vorgesehen in Kraft. Die Regierungen in Berlin und Bonn machten in dieser Woche noch einmal klar, dass es daran genauso wenig zu rütteln gebe wie am Staatsvertrag. Doch im Bundesrat haben sich die SPD und unionsgeführten Länder noch nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme zum Staatsvertrag geeinigt. Hintergrund ist die Empfehlung des SPD-Kanzlerkandidaten Lafontaine vom vergangenen Wochenende. Eigentlich schont sich Oscar Lafontaine noch nach dem Attentat von vor 4 Wochen. Aber ein Spiegel-Interview vom Wochenende hat nicht nur Journalisten vor die SPD-Baracke getrieben. Dieses Interview hat die Partei kräftig durcheinandergewirbelt und das Präsidium in Schwitzen gebracht. Denn Lafontaine forderte, den Staatsvertrag im Bundestag abzulehnen, weil er Massenarbeitslosigkeit zur Folge habe. Ihm aber im Bundesrat zuzustimmen, dem entscheidenden Gremium, da hier die SPD-geführten Länder die Mehrheit haben werden. Es gab Spekulationen über eine angebliche Rücktrittsdrohung Hans-Jochen Vogels. Die hat er allerdings in einer extra Pressemitteilung strikt zurückgewiesen. Das hielt Vogel wohl für nötig, da es auch in der Sache zwischen ihm und Lafontaine Unterschiede gibt. Die Frage war, wie wird sich der Fraktionsvorstand verhalten? Der Parteivorsitzende weicht aus, die Linie aber schien abgesprochen und völlig klar. Man war einer Meinung, bei der Entscheidung erst einmal das Ergebnis der Verhandlungen über den Staatsvertrag abzuwarten. Ansonsten waren alle für ihren Kanzlerkandidaten Lafontaine. Erpresst fühlte sich keiner. Der Oppositionsführer auf dem Gang zum Kanzler. Im derzeitigen Bonner Klima der widersprüchlichsten Staatsvertragsdiskussion geriet etwas eigentlich Selbstverständliches zum großen Medienspektakel. Begleitet von 7 Vorstandsmitgliedern wollte der SPD-Führer die in parteiinternem Disput herausgearbeiteten Nachbesserungswünsche der Opposition auf den Kabinettstisch legen. Nachträge zum bereits paraffierten Vertragswerk scheinen aber auch der Regierung Kohl noch möglich und nötig, wie die letzten Gespräche mit der DDR gezeigt haben. Nur nach außen wollte keiner der Beteiligten als der dastehen, der nachgegeben hatte. Nach 2 Stunden, kaum waren die Gesprächspartner aufgebrochen, gab Kanzleramtsminister Seiters eine Pressekonferenz. Kernsatz: am Vertrag selbst wird nichts geändert. Verschwiegen, Zusätze sind möglich. Von Seiten der Bundesregierung haben wir heute noch einmal erklärt, dass wir am Zeitplan festhalten, das heißt Verwirklichung, Realisierung der Währungsunion und damit Inkraftsetzung des Staatsvertrages zum 1. Juli 1990 und dass jeder eine schwere Verantwortung auf sich lädt, wer diesen Zeitplan in Frage stellt. Wir haben ferner deutlich gemacht von Seiten der Bundesregierung, dass wir keine Änderung des Staatsvertrages vornehmen wollen. Die hatte aber auch die SPD nicht gefordert. Ihr genügt es, wenn die Probleme von Umwelt über Arbeitslosigkeit bis Altparteienvermögen in der DDR in Zusätzen oder Anhängen geregelt werden. Und darüber soll nun endlich auch mit der Opposition weiterverhandelt werden. In der DDR-Volkskammer kam es am Donnerstag zum handfesten Streit. Anlass war die Berufung einer unabhängigen Kommission, die das Vermögen der sogenannten Altparteien in der DDR prüfen und gegebenenfalls einziehen soll. Betroffen ist vor allem die PDS, aber auch CDU, Liberale und Bauernpartei. PDS-Chef Gysi warf der Regierung vor, sie wolle seine Partei liquidieren und die anderen entmündigen. Am Montag hatte die Regierung de Maizière den Verkauf von staatseigenen Häusern gestoppt. Zu den Erwerbern gehörten vor allem ehemalige hohe SED-Funktionäre. Für sein Wohnhaus in Niederschönhausen hat Egon Grenz nur 250.000 Mark bezahlt. Er bekam es von der Versorgungseinrichtung des Ministerrates, einer Behörde, die vor der Wende für hohe staatliche Funktionsträger, aber auch für die Staatssicherheit Häuser verwaltete. Meist in bester Lage. Seit der Wende sind 75 dieser Objekte verkauft worden an ehemalige hohe SED- und Regierungsfunktionäre und sehr günstig, oft für nur 100.000 Mark. Mehrfach wurde in Niederschönhausen gegen diese Geschäfte protestiert. Die Regierung stoppte jetzt die Verkäufe und setzte zur Überwachung einen Regierungsbeauftragten ein. Er will, soweit rechtlich möglich, die Verkäufe sogar rückgängig machen. Es ist sicher hier auch ein gewisser politischer Zündstoff vorhanden, in dem diejenigen, die natürlich auch mit Verantwortung für die Verhältnisse in der DDR vor dem 7. Oktober getragen haben, in einer Weise begünstigt werden, die eigentlich nicht die Billigung der Öffentlichkeit findet. Die Aktivitäten der Versorgungseinrichtung sind nur die Spitze des Eisberges. Denn das Gesetz, das den Verkauf bisher volkseigener Ein- und 2 Familienhäuser an Privat erlaubt, wurde unter der Regierung Motrow beschlossen und ist immer noch in Kraft. In Zehntausenden von Fällen versuchen zurzeit DDR-Bürger, Häuser und Grundstücke, die sie bisher nur gemietet hatten, von ihrem Staat billig zu kaufen. Der Quadratmeter Boden kostet in Berlin zum Beispiel nur 3 bis 3,50 Mark. Motto: was jetzt in DDR-Mark bezahlt wird, ist später ein Mehrfaches in D-Mark wert. Die zufällige Dramaturgie, mit der Boris Jelzin zum neuen Präsidenten der Russischen Republik gewählt wurde, war schon pikant. In zwei Wahlgängen war der populäre Gorbatschow-Gegenspieler gescheitert und kaum saß der Kreml-Chef im Flugzeug nach Amerika, da bekam Jelzin in einem neuerlichen Anlauf die notwendige Mehrheit. Und während Gorbatschow in den USA seine Sicht des Balten Problems erläuterte, kündigte Jelzin im Gespräch mit Litauens Parlamentspräsident Landsbergis die Aufnahme voller Beziehungen zu allen drei baltischen Staaten an. Während der Kandidatenkür hatte sich Jelzin gegenüber dem Kreml noch zurückhaltend geäußert. Jelzin Boris Nikolaevich, za. Nach 5 Tagen Spannung war es endlich klar. Boris Jelzin hat es geschafft. Zwar erst im 3. Anlauf und nur mit 4 Stimmen mehr als er brauchte, aber erstaunlich genug, wenn man bedenkt, dass sich der russische Kongress überwiegend aus Konservativen zusammensetzt. Mit Jelzin als Parlamentspräsident wird Russland ein Gesicht bekommen. Bislang meist mit der Sowjetunion gleichgesetzt bzw. verwechselt, wird die russische Republik jetzt stärker ihre Eigenheiten betonen und mehr Selbstständigkeit innerhalb der Sowjetunion fordern. Als einer der schärfsten Kritiker Gorbatschows bekannt, hatte Jelzin noch vor seiner Wahl erklärt, er wünsche keine Konfrontation und er glaube daran, mit Gorbatschow einen gemeinsamen Weg zu finden. In seiner kurzen Dankesrede sagte Jelzin, er werde weder an Gesundheit noch an Zeit sparen, um Russland aus der Krise zu führen. Dann schlug er vor, eine Vermittlungskommission zu bilden aus den verschiedenen politischen Lagern, die auf die Art an der Regierungsbildung beteiligt werden sollen. Ein Blick zurück. Der russische Regierungschef Vlassow als Kandidat fürs Präsidentenamt. Erst durch diese Wahlen wurde man wieder auf den eher farblosen Politiker aufmerksam, denn einmal plädierte er bereits im Vorfeld ganz entschieden für mehr Selbstständigkeit der russischen Republik und dann zog er, der als Kandidat Gorbatschows galt, seine Kandidatur überraschend zurück. Damit stiegen die Chancen von Jelzin. Denn so die Überlegung, wenn sich Vlassow zurückzieht, dann passiert das nur nach Absprache mit Gorbatschow und hat was zu bedeuten. Zudem präsentierte Jelzin sich als gemäßigter Staatsmann, setzte sich zwar auch für mehr Unabhängigkeit der Russen ein, aber gute geschäftsmäßige Beziehungen zur Sowjetunion müsse man weiter unterhalten.